Pfeffergurken und Gnosis von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 4. Einsicht. Anhand der Glasstärke jener Brille konnte wohl mit gutem Recht von einer überdurchschnittlich starken Beeinträchtigung des Sehvermögens ausgegangen werden. Die ältere Dame schreckte beim Zusammenstoß etwas zusammen und dann ihren Gegenüber von unten nach oben böse anzustarren. Was fällt Ihnen ein? Sie Gefährdung der Öffentlichkeit, Sie! Glauben der Herr tatsächlich, der Gang gehöre nur ihm allein? Frechheit! Aus dem Weg, sage ich! Machen Sie gefälligst Platz! Schauen Sie, dass Sie weiterkommen mit Ihren Haarflocken, Burschall! Unerhört! Herr S. brachte in diesem Moment kein Wort aus seinem Munde. So verdutzt schien er über die harschen Worte der älteren Dame zu sein. Bevor er noch begreifen konnte, was eigentlich geschehen war, blieb ihm als stiller Beobachter nur übrig zuzusehen, wie die Dame wieder hinter einer anderen Ecke des Regals verschwand. »Na, die Alte hat sie ja ganz schön denunziert, mein Junge. Hey, scheren Sie sich nicht weiter darum. Und wenn Sie meine Aussage wollen, ja, scheuen Sie nicht davor, mich zu kontaktieren. Ich durfte zu meinem Vergnügen alles beobachten und kann Ihnen als Sachverständiger juristisch gerne zur Seite stehen, wenn Sie das denn wünschen.« Dabei fischte der Herr mit nach hinten gekämmtem, schwarzen, schon etwas schütterem Haar lächelnd eine weiße Visitenkarte aus der Innentasche seines Mantels, um sie Herrn S. kurzerhand in die Brusttasche seines Hemdes zu stecken. Dem immer noch überraschten Herrn S. auf die Schulter klopfend, ging der Fremde, nicht ohne ihm zuzuzwinkern, wieder fröhlich pfeifend seiner Wege. Allein eine Flasche Cognac, welche der Fremde sich praktisch unter den Arm geklemmt hatte, vermochte ihn als Kunden zu deklarieren. Während Herr S. also von der ersten Begegnung mit der Dame noch immer total perplex dastand, verschwand der Fremde schon Richtung Kassa. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis er sich der Situation in vollem Umfang bewusst werden konnte und es ihm wieder möglich erschien, seinen Einkaufsweg fortzusetzen. Er fühlte sich jetzt schwummrig, ihm war heiß und gleichzeitig überkam ihn ein unregelmäßiger Schüttelfrost. Nur mehr ein paar Sachen, flüsterte er mit belegter Stimme, kaum hörbar zu sich selbst, während er sich auf den Weg zu den Pfeffergurken machte. Daraufhin vernahm Herr S. noch einen lautstarken Dialog zwischen einer Kassakraft und einem anderen, älteren Kunden. Ich hab dir bereits letztes Mal gesagt, dass ich keine von euch einen scheiß Clubkarten hab. Und jetzt sag mir endlich, was kriegst, Mädel. Ja, meine Sö, entschuldigen Sie, man wird ja noch fragen dürfen. Das macht 47,80, der Herr. Na, Frauen brauchen Sie mich nimmer. Und jetzt pfiat! Ende des vierten Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Auch